NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Gerd Westphal liest nun wieder aus dem Roman Mathilde Möhring von Theodor Fontane. Heute den dritten von 8 Abschnitten. Es ist eine Studie aus dem Berliner Kleinbürgermilieu und das größte Interesse verdient die Titelheldin, die mit ihrer Mutter, einer Buchhalterswitwe, in der Berliner Georgenstraße wohnt. Die Mutter ist eine sentimentale, ewig weimernde Person, die Tochter Mathilde dagegen ein properes Mädchen, fleißig, umsichtig, praktisch, mit einem Gemmengesicht, wenn auch mit ihren dünnen Lippen und ihrem aschgrauen Haar nicht gerade zum Anbeißen. Tief in Mathilde Möhring steckt ein zäher, kleinbürgerlicher Ehrgeiz, der ihr die Augen schafft und die Umwelt ohne Illusionen zeigt. Möhrings verfügen nur über geringe Einkünfte und sind gezwungen, das größte Zimmer ihrer kleinen Wohnung zu vermieten. Ihr neuer Untermieter heißt Hugo Großmann, ein Rechtskandidat, 26 Jahre alt, aber durch einen schwarzen Vollbart älter aussehend. Er liest mehr Literatur, Lenau und Zola zum Beispiel, als Fachbücher. Und Mathilde Möhring erkennt sogleich, dass Hugo Großmann eine eher weiche, gutmütige Natur ist, die man, wenn man es darauf anlegt, gut lenken kann. Und nichts weniger als das nimmt sich die ehrgeizige Mathilde vor. Ein Studienkollege Großmanns, Rybinski mit Namen, sucht sein Glück neuerdings beim Theater. Er spielt in den Räubern und nicht nur Hugo Großmann sitzt als Zuschauer im Parkett, sondern auch, mit Freikarten, Mathilde und ihre Mutter im zweiten Rang. Nun ist die Vorstellung zu Ende und Mathilde ist ein wenig verstimmt, weil ihr Untermieter sich sehr förmlich verhalten und kaum einmal nach oben geblickt hat. Hören Sie wieder Gerd Westphal. Seitens der Möhrings waren Mantel und Hut draußen abgegeben worden. Tilde hatte darauf bestanden. Mutter, hatte sie gesagt, du weißt doch, dass ich's zusammenhalte, aber mitunter muss man. Und mitunter ist Anständigkeit auch das Klügste. Na, wenn du meinst, Tilde, wir wollen es aber auf eine Nummer geben. Jetzt hatten sie sich eingemummelt und stiegen die Treppe hinunter. Unten in der Vorhalle verweilte sich Tilde, weil sie es für möglich hielt, dass ihr Mieter an einer der Barren stehen und auf sie warten würde, aber er war nicht da. Das gab eine neue Verstimmung, und einen Augenblick überkam die sonst unerschütterliche Tilde die Frage, ob ich mich doch vielleicht irre? Sie war aber, weil sie den Charakter ihres Mieters ganz genau zu kennen glaubte, von einem unvertilgbaren Optimismus oder Hoffnungsseligkeit und sagte sich, er muss natürlich seinen Freund beglückwünschen und er kann nicht an zwei Stellen zugleich sein. Erst nach 10 waren sie zu Hause, was nicht schadete, da sie den Hausschlüssel mit hatten. »Siehst du, Tilde, wie gut«, sagte die Alte, als sie den Hausschlüssel aus ihrer Tasche hervorholte. »Ach, Mutter, als ob ich nicht gewollt hätte, natürlich. Ich dachte ja sogar, wir könnten erst um 11 kommen.« Auf der Treppe trafen sie den Portier, der eben das Gas ausmachte. »Soll ja sehr schön gewesen sein«, sagte dieser. »Gott, Krieghoff, wissen Sie denn schon?« »Ja, meine Ida war auch da. Ida ist immer da. Sie kennt welche von's Theater.« »Na, das ist recht«, sagte Tilde. »Theater bildet.« Und damit stiegen Mutter und Tochter höher die Treppe hinauf, während der Portier in einem Anfall von Wohlwollen ihnen noch eine halbe Treppe hinaufleuchtete. Oben sagte Tilde, »Nun, Mutter, wollen wir uns einen Tee aufgießen und warten, bis er kommt. Er wird uns wohl auch noch sehen wollen und hören, ob wir uns amüsiert haben.« »Ach, Tilde, es war ja doch so graulich, der alte Mann. Und wie er aussah, wie er da rauskam. Und der andere gleich rinn. Na, da fiel mir ein Stein vom Herzen, wenn ich mir denke, dass so einer noch frei rumliefe. Das kann er ja gar nicht, Mutter. Ist ja schon so lange her.« Und dann ist es ja doch auch bloß so was Ausgedachtes. Du denkst immer, es ist wirklich so. Ja, Kind, warum soll ich sowas nicht denken? Es gibt so viele schlechte Menschen. Ja, ja, erzähl nur nicht die Geschichte von dem Kirschnermeister in Treptow. Ich weiß ja, dass er seine Frau mit dem Marderpelz erstickt hat. Aber es gibt auch gute Menschen. Ja, die gibt's auch. Und ich glaube, unser jetziger hier drüben ist ein guter Mensch. Ja, das ist ein sehr guter. Das heißt, wenn er so ist, wie ich ihn mir denke. Du sagst ja immer, du bist so sicher. bin ich auch. Bloß mitunter wird einem doch so bange. Aber es geht gleich wieder vorüber. Die Möhrings hatten bis Mitternacht gewartet und den Tee schon zweimal wieder aufgegossen. Als aber der Mieter noch immer nicht da war, sagte die alte Tilde, was sollen wir so viel Petroleum verbrennen? Nu kommt er nicht mehr. Und wenn er kommt, wird er wohl auch nicht wollen, dass wir ihn so in seinem Zustand sehen. Er wird wohl in Töpfers Hotel sitzen, im Keller unten, da sitzen sie immer. Danach waren sie zu Bett gegangen und lagen auch still und sprachen nicht. Aber von Schlafen war keine Rede. Tilde beschäftigte sich mit seiner Haltung während des ganzen Abends und dieser nächtlichen Kneiperei, die ganz jenseits ihrer Berechnungen lag, und die Alte war immer noch bei dem Stück. Es schlug schon eins, als sie sich aufrichtete und leise sagte, »Tilde, schläfst du schon?« »Nein, Mutter, das ist gut, Kind, mir ist so Angst. Ob es von dem Tee ist? Aber ich habe solch Herzschlagen.« Und sehe immer den alten Mann. Ach, lass doch den alten Mann, Mutter. Der schläft nun schon 2 Stunden. Und du musst auch schlafen. Und das Einzige ist, dass der Rotkopf, ja, der hat nur seinen Denkzettel. Und was wohl aus dem armen Wurm dem Fräulein geworden ist. Wie hieß sie doch? Amalie. Richtig, Amalie. Ja, die ist doch nur so gut wie eine Waise. Denn wenn sie den Alten auch wieder rausgeholt haben, lange kann er's doch nicht mehr machen. Nein, das kann er nicht, Mutter, aber jetzt werde ich dir ein Glas Wasser holen und dann legst du dich auf die andere Seite. Na ja, ich werde bis 100 zählen. Es war darauf gerechnet, dass Hugo spät aufstehen würde, aber das Gegenteil geschah. Er klingelte früher als gewöhnlich und musste wohl 10 Minuten auf sein Frühstück warten. Tilde wollte diese Verspätung entschuldigen, er sagte aber, es hätte nichts zu sagen, er müsse sich entschuldigen. Um 4 nach Hause kommen und um 7 Frühstück, das sei beinahe unnatürlich. Ob es denn hübsch gewesen sei, das heißt, ob sie sich amüsiert hätten und ob ihnen Rybinski gefallen hätte? Er wolle ausgehen und gleich nachsehen, ob er gelobt sei. Dass sie nicht geklatscht hätten, sei sehr gut gewesen. Es falle auf und schade bloß. Und heiße dann in den Zeitungen, es sei alles Klack gewesen. Übrigens hätte Rybinski ihm gesagt, er würde wieder Billets schicken, wenn er in einer neuen Rolle aufträte. Das sei in der nächsten Woche, da spiele er den Dunois, Bastard von Frankreich. Sie kennen die Rolle, Fräulein Tilde? Ja, den Dunois kenne ich, sagte sie mit Betonung des Namens, ohne weitere Zutat, um ihn auf diese Weise das Unpassende des Bastard fühlen zu lassen. Zu dem Plan, den sie sich ausgedacht hatte, gehörte durchaus Tugend. Sie hielt es deshalb, um ihrer Reprimande noch mehr Nachdruck zu geben, auch für angezeigt, das Gespräch abzubrechen, so schwer es ihr wurde. Als sie wieder drüben in ihrem Zimmer war, fand sie die Runschen vor, die nicht durch das Entree, sondern durch die Küche gekommen war. Sie sah aus wie gewöhnlich, Kiepenhut und eine schwarze Klappe über dem linken Auge. »Ah, guten Tag, Frau Runschen, na, das ist gut, dass Sie da sind. Hat Ihnen Mutter schon gesagt?« »Ja, Tildchen, Mutter hat mir schon gesagt, dass wieder ein Herr da ist und dass ich reinmachen und einholen soll. Aber wann muss es denn sind?« »Von 7 bis 8 bin ich drüben bei Hauptmann Petermann und von 8 bis 9 bei Kuliges unten. Das passt sehr gut. 9 bis 10 ist die beste Zeit oder noch ein bisschen später. Um die Zeit ist er immer weg. Und Sie können sich's dann einrichten, wie Sie wollen. Und Sie wissen ja auch Bescheid, wo alles steht. Aber mitunter ist er auch noch da und sieht so aus dem Fenster. Ja, Frau Runschen, dann müssen Sie sich noch ein bisschen zurechtmachen.« »Zurechtmachen? Ja, Frau Runschen, ich meine natürlich nur ein bisschen.« »Sie können nicht kommen wie eine Prinzessin, so viel wirft es nicht ab.« »Nee, nee, so viel wirft es nicht ab. Aber doch so das Nötigste, eine weiße Schürze und dann, dass Sie den Kiepenhut abnehmen. Wenn er nicht da ist, dann ist der Kiepenhut ganz gut und man sieht nicht alles, aber wenn er da ist, ist doch eine Haube besser.« »Ja, Fräuleinchen, was heißt Haube?« »Natürlich sollen Sie sich keine mitbringen, aber an unserem Ständer, da finden Sie allemal eine.« »Na, wenn's erlaubt ist, dann nehme ich sie mir so lange.« »Ja, Frau Runschen, und dann noch eins, die schwarze Klappe da, dürfen Sie nicht länger als 8 Tage tragen. Ich werde jeden Sonnabend eine neue anschaffen. Ihr Schaden soll es nicht sein.« Die Jungfrau kam zur Aufführung mit Rybinski als Dunois, aber weder die Möhrings noch ihr Mieter Hugo Grossmann wohnten der Aufführung bei, da dieser letztere krank geworden war. Er fieberte ziemlich stark und bat, nach einem Arzt zu schicken. Dieser kam und war mehrere Tage lang im Unsichern, bis es sich eines Morgens herausstellte, was es war. Er ging mit zu Möhrings hinüber und sagte, es sind die Masern. Nichts Besonderes und nichts Gefährliches, aber Vorsicht, liebe Frau Möhring, sonst haben wir einen Toten, wir wissen nicht wie. »Gott, Herr Doktor, er ist ja erst 6 Wochen bei uns und denn sowas. Und wenn die Leute das hören, da will ja denn keiner einziehen. Und vertuscheln geht auch nicht. Sind immer so viel schlechte Menschen und Schulzens wird es auch nicht recht sein. Wohl möglich, aber das hilft nicht. Vor allem nicht gleich so ängstlich, noch lebt er und wird auch wohl weiterleben. Ich habe Sie nur warnen wollen, dass Sie aufpassen und immer nasse Lappen über den Bettschirm hängen. Mit dem Bacillus ist nicht zu spaßen und vor allem kein Zug. Zug ist das Schlimmste. Da tritt alles zurück und wirft sich auf die edleren Teile. Gott, ist es möglich. Und dann haben wir Casus Mortis.« Mathilde war nicht zugegen. Als sie von einem Gang in die Stadt nach Hause kam und hörte, was der Arzt gesagt, sagte sie, »Mutter, du kannst doch auch gar nichts vertragen, Masern.« »Gar nichts, Masern sind Masern. Jedes kleine Wurm hat sie. Sie sollen sogar gesund sein, es kommt alles raus. Und das ist immer die Hauptsache. Natürlich müssen wir aufpassen und auch sorgen, dass er die Rundschen nicht zu sehen kriegt. Er ist so empfindlich in manchem.« Und hat mir mal gesagt, er graule sich vor der Rundschen. »Ach, das hat er bloß so gesagt. Nein, ganz im Ernst, Mutter. Solche, die immer Stücke lesen und ins Theater gehen, die sind so. Und das schwarze Pflaster, es ist auch zum Graulen. Ach, Tilde, was unser einer auch alles erleben muss, und das nennen sie dann Fügungen. Und man soll sich auch noch bedanken.« »Rede nicht so, Mutter, das bringt Unglück. Denk an Hioben.« »Und Fügungen, natürlich sind es Fügungen. Und die Leute haben auch ganz recht, wenn sie von Bedanken reden, wenigstens wir. Denn das kann ich dir sagen, für uns ist es eine sehr gute Fügung. Und wenn ich mir was hätte denken sollen auf sowas Gutes wie diese Masern, wäre ich gar nicht gekommen.« »Meinst du?« »Freilich meine ich. Aber wie denn, Tilde? Das erzähle ich dir ein andermal, wenn's da ist. Wenn man darüber redet, dann beruft man's.« »Ach, Tilde, du rechnest immer alles aus. Aber du kannst auch falsch rechnen.« »Kann ich. Aber du sollst sehen, ich rechne richtig.« Hugo Grossmann überstand seine Masern und war im Abschülberungszustand, als der Doktor sagte, »Ja, liebe Frau Möhring, den haben wir nun mal wieder raus. Das heißt, aus dem Gröbsten. An Gesundheit ist noch nicht zu denken und die Vorsicht muss verdoppelt werden. Der kleinste Fehler und es wirft sich auf die Ohren. Oder wenn er zu früh Licht kriegt, auf die Augen und dann ist er blind. Andererseits hätte ich's gern, er könnte hier raus. Die nassen Lappen sind gut, aber immer nasse Lappen geht auch nicht. Könnten Sie ihn nicht umbetten, ich meine umlogieren, vielleicht nebenan in das Entree? Sie müssen dann freilich zuschließen und allen Verkehr mit der Welt abschließen, und wer zu Ihnen will, muss durch die Küche. Krankheit entschuldigt alles. Überlegen Sie es mit Fräulein Mathilde, dies finde ich, die wird schon Rat schaffen.« Und damit ging er. Mathilde rechtfertigte natürlich das gute Vertrauen, das der Doktor zu ihr hatte, und sagte, »Doktor Birnbaum hat ganz recht, er muss raus, ich kann die Lappen schon gar nicht mehr riechen. Aber das mit dem Entree, das geht nicht, Entree, das sieht so weggesetzt aus, so nicht Hü und nicht Hott. Er ist doch ein studierter Mann und ein Bürgermeisterssohn. Und die Masern hat er bei uns gekriegt. Er muss in unsere Stube.« »Ja, Tilde, das geht doch nicht. Wir haben ja doch bloß die eine. Und dann ein Bett und ein fremder Mann drin. Es geht doch nicht. Es geht alles. Aber das mit dem Bett ist gar nicht nötig. Das Bett bleibt stehen, wo es steht. Und abends bringen wir ihn rüber und packen ihn ein und seine Reisedecke drüber, dass er sich nicht bloß wirft. Und bei Tage? Bei Tage ist er bei uns drüben. Er wird nichts tun, was uns genieren kann. Und ich kann immer rausgehen. Du freilich, du bist eine alte Frau und er könnte dein Sohn sein. Und an dich muss er sich wenden. Aber er wird nicht. Er ist viel zu anständig. Er schadet sich lieber. Und da haben wir denn, solange die Rekonvaleszenz dauert, immer drüben und müssen die Rouleau halb herunterlassen, dass er kein Licht kriegt, und müssen ihm was vorlesen und müssen ihm was erzählen. Aber erzähle nicht zu viel von Vatern. Du gehst immer so ins Einzelne. Und so was Interessantes war Vater nicht. Aber er war ein sehr guter Mann. Ja, das war er, ein sehr guter Mann. Und dann, Tilde, was ich sagen wollte, wie denkst du dir das eigentlich mit ihm? Sein Bett bleibt drüben und auf einen Stuhl können wir ihn doch nicht setzen. So lange kann er sich doch nicht gerade halten. Er ist ja noch krank und schwach. Nein, das kann er nicht. Und da siehst du nun wieder, wie gut es ist, dass wir die Chaiselongue haben. Ich wusste, dass ich das verlohnen würde. Ja, findest du, dass das geht? Es ist doch sozusagen unser Prachtstück. Der Stehspiegel hat den Riss und sieht nicht recht nach was aus. Aber die Chaiselongue, du musst doch nicht vergessen, 14 Tage oder 4 Wochen dauert es, und dann ist es hin. Er wird Kuten einliegen und alles eindrücken, denn Kranke sind so unruhig und liegen mal hier und mal da. Na, das ist ja gerade das Gute. Da verteilt es sich aufs Ganze. Und von Kuten einliegen ist keine Rede. Und wenn auch, Mutter, wer was will, der muss auch was einsetzen. Er sieht dann, dass wir ihm unser Bestes geben. Und wie ich ihn kenne, wird ihn das rühren. Denn er hat was Edles. Das heißt so, auf seine Art. Zu viel darf man von ihm nicht verlangen. Gleich am Tage, wo dies Gespräch geführt wurde, wurde Hugo Grossmann in die Möhringische gute Stube herübergenommen und auf der Chaiselongue installiert. Er nahm sich da ganz gut aus. Ein kleines Tischchen stand neben ihm mit einem Heliotrop darauf. Er roch aber zu stark und wurde durch weiße Astern ersetzt. Auf einem grünen Weinblattteller lagen 2 Apfelsinen, daneben eine Klingel, bloß als Putzstück, denn Mutter und Tochter waren immer da und brauchten nicht erst zitiert zu werden. Der Arzt war mit dieser Umlogierung sehr zufrieden und sagte, als er mit Hugo allein war, allerlei Verbindliches über so gute Menschen, in deren ganzem Verhalten sich die einzig wahre Bildung ausspräche, die Herzensbildung. Fräulein Mathilde sei übrigens überhaupt gebildet. Und wenn man ihren Kopf öfter gesehen und sich so mehr hineingelebt habe, fast eine Schönheit. Draußen im Entree standen Mutter und Tochter und stellten allerlei Fragen, was wohl für den Kranken erlaubt sei und was nicht. Immer in Dämmer, sagte der Doktor. Am besten ist es, wenn er auch in einem geistigen Dämmer bleibt. Aber wir dürfen doch mit ihm reden. »Gewiss, liebe Frau Möhring, alles, was Sie wollen, bloß nichts Aufregendes. Oh, du mein Gott, wie werd ich denn was Aufregendes? Und vorlesen ist vielleicht auch erlaubt?« unterbrach Tilde, die sah, dass sich die Alte noch weiter über das Aufregende verbreiten wollte. »Ja, vorlesen geht, aber nicht viel und nichts Schweres.« Als sie wieder bei Hugo eintraten, erzählte ihm Tilde, was der Doktor alles erlaubt habe. Nur immer abends ein grüner Lichtschirm, eine grüne Lampenglocke sei nicht genug, und wenn er Lust hätte, so dürfte ihm auch was vorgelesen werden, 3-4 Mal des Tages, aber nie länger als eine halbe Stunde. Hugo nickte sehr erfreut, denn sein Kranksein fing ihm an, langweilig zu werden, und als Tilde fragte, was er denn wohl wünsche, Bücher seien ja da, die Hülle und Fülle, da sagte er, ja, die Geschichte von Zola, wo das Paradies drin vorkäme, die möchte er wohl hören. Er sei gerade bis dahin gekommen, wo das Paradies beschrieben würde. Freilich, es käme so manches darin vor, und er wisse nicht, ob er an Fräulein Tilde das Ansinnen stellen dürfe. Tilde merkte gleich, dass er dies in Erinnerung an das kurze Jungfrau von Orléans und Dunois-Gespräch sagte, darin sie den Bastard, übrigens sehr taktvoll, abgelehnt hatte. Und wenn sie damals geglaubt hatte, sich den sittlichen Standpunkt sichern zu müssen, so hatte sie jetzt das Gefühl, dass man den Bogen der Sittlichkeit und den Eindruck des Engen und Kleinlichen, was immer eng und kleinlich und spießbürgerlich wirkte, nicht überspannen dürfe. Sie sagte denn also, während sie sich an das Fußende der Chaiselongue stellte und mit einem gewissen sittlichen Ernst zu ihm hinübersah, in der Schilderung des Paradieses, wenn auch ein Sündenfall darin vorkäme, der ja fast dazugehöre, sähe sie kein Hindernis. Auf einem so niedrigen Standpunkte stünde sie nicht. Ein Mädchen müsse freilich auf sich halten, im Leben und im Gespräch und in Theaterstücken und dürfe nicht alles sehen und hören wollen, denn gerade die Neugier sei ja der Versucher gewesen. Aber ein Mädchen müsse sich auch vor Prüderie zu bewahren wissen, wenn ihr ihr Gefühl sage, selbst das Stärkste stehe hier um einer großen Sache willen. Und das sei nicht bloß in Theaterstücken und Romanen so, das sei auch schon so beim Lernen und im Konfirmandenunterricht. Sie habe früher bei Pastor Messerschmidt aus der Bibel vorlesen müssen, da wären mitunter furchtbare Worte gekommen, und sie denke noch mitunter mit Schrecken daran zurück, aber immer wenn sie gemerkt hätte, jetzt kommt es, dann habe sie sich zusammengenommen und die Worte ganz klar und deutlich mit aller Betonung ausgesprochen. Wie Luther. Hugo nickte nur und fand bestätigt, was Dr. Bolle eben über Tilde gesagt hatte. Wie richtig, wie gebildet war das alles. Und er freute sich über ihre tapferen und aufgeklärten Ansichten. Es ist ein merkwürdiges Mädchen. So gingen seine Betrachtungen. Nicht eigentlich schön, wenn man sie nicht zufällig im Profil sieht, aber klug und tapfer. Ich möchte sagen, ein echtes deutsches Mädchen, charaktervoll, ein Wesen, das jeden glücklich machen muss und von einer großen Innerlichkeit, geistig und moralisch. Ein Juwel. In dieser Richtung gingen von Stund an Hugos Gedanken. Und als er eine Woche vor Weihnachten wieder in sein eigenes Zimmer hinüberquartiert wurde, was der alten Möhring, die nicht über den Tag hinaus zu rechnen verstand, eine gewisse Genugtuung verursachte, stand es bei Hugo fest, dass Tilde die Frau sei, die für ihn passe. So gewiss er sich für einen ästhetisch fühlenden und mit einer latenten Dichterkraft ausgerüsteten Menschen hielt, so war er im Leben selbst doch von großer Bescheidenheit, beinahe demütig, und hatte kein rechtes Vertrauen zu seinem Wissen und Können. »Ich bin ein unnützer Brotesser«, hatte er zu Rybinski gesagt, der ihn lachend mit der Versicherung getröstet hatte, »dann gerade schmeckt es am besten«, was Hugo mit einer gewissen Wehmut akzeptiert hatte. Seine Beurteilung seiner selbst war richtig. Und weil sie richtig war, war auch das richtig, dass Tilde für ihn passe. Sie hatte gerade das, was ihm fehlte, war quick, findig, praktisch. Er wollte sich noch vor Weihnachten ihres Ja-Worts versichern, dass ihm dies Ja nicht versagt werden würde, davon hielt er sich überzeugt, denn schließlich war er doch immer ein Bürgermeisterssohn mit Vollbart, während Tilde, so viel sah er wohl, auf Geburtsstolz verzichten musste. »Fräulein Tilde«, sagte er, als sie gleich am ersten Abend seiner Wiederumquartierung ihm den Tee brachte, mit geschnittenem Schinken, »Fräulein Tilde, Sie sind sich immer gleich in Ihrer Güte gegen mich, und weil Sie glauben, es würde mir alles noch schwer, so haben Sie auch den Schinken schon geschnitten. Sie haben mich gepflegt und verwöhnt und haben mir all die Wochen über erst gezeigt, wie glücklich man im Leben sein kann. Eine liebevolle Hand ist das, was man im Leben am meisten braucht. Aber setzen Sie das Teezeug erst hin. Und nun geben Sie mir Ihre liebe kleine Hand, denn es ist eine kleine Hand, und treten Sie mit mir ans Fenster und sehen Sie mit mir auf das Bild da, das Gewölk, das am Monde vorüberzieht und sich wieder aufhält im Vorüberziehen. Es ließe sich vielleicht ausdeuten, aber auch ohne das. Ich frage Sie, ob ich Ihre kleine Hand, denn es ist eine kleine Hand, auch noch weiterhalten darf. Lange noch. Ein Leben lang. Sie gab nicht unmittelbar Antwort und beschäftigte sich vielmehr damit, das Rouleau herunterzulassen. Dann nahm sie seinen Arm, führte ihn vom Fenster her bis an das hochlehnige Sofa zurück und sagte, während sie sich mit aufgestemmten Händen und das Teezeug zwischen ihnen auf die andere Seite des Tisches stellte, »Sie sind noch so angegriffen, ich höre es an Ihrer Stimme, darin noch die Krankheit zittert und dass Sie gerade den Mond in unser Gespräch gezogen haben. Ach, Herr Großmann, der Mond ist nichts für Sie. Sie brauchen Sonne. Das gibt mehr Kraft.« »Das mag schon sein, aber das ist keine Antwort, Fräulein Tilde. Sie soll mir Ja oder Nein sagen.« »Nun denn, ja. Trotzdem es noch lange dauern wird. eine lange Verlobung. Auf dem alten Wege ja, aber es gibt auch neue Wege. Rybinski-Wege? Hugo schwieg, weil sie seine Gedanken erraten hatte. Nein, Hugo, nichts davon. Dann nehme ich mein Ja zurück. Ich will nicht in der Welt herumziehen und dir die Königsmäntel anziehen. Ich bin fürs Ernste, für hergebrachte Formen und auch für Religion. Und wenn es noch dazu kommt, so kommt mir nicht mit Standesamt. Alles, meine ich, muss einen Schick haben. Ich rechne darauf, dass du mir durch Arbeit den Beweis deiner Liebe gibst. Erst das Examen. Das andere findet sich. Da will ich schon sorgen. Aber nun komm, dass wir's Muttern sagen. Oder nein, heute lieber nicht. Du bist noch nicht fest auf den Füßen. Ich werde es ihr selber sagen, heute Abend im Bett. Und morgen früh kommst du dann. Ob sie sich freut, weiß ich nicht. Aber ja, wird sie schon sagen. Sie stellte die kleine Teekanne vor ihn hin und was sonst noch auf dem Teebrett stand. Als sie alles geordnet und die Decke gerade gezupft hatte, nahm sie das Tablett unter den linken Arm und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. Er wollte sie vielleicht in unklarer Vorstellung von Bräutigams Recht und Pflicht festhalten und einen Sturm auf ihre schmalen Lippen versuchen, aber sie entwand sich ihm. An der Tür legte sie den Zeigefinger an die Lippen und grüßte zurück. »Alles an ihr ist so mädchenhaft«, sagte Hugo. Das geplante Bettgespräch hatte stattgefunden und war unter Vermeidung aller Umschweife mit dem Satze begonnen worden. »Mutter, weißt du was?« »Nur was denn, Tilde?« »Ich habe mich mit ihm verlobt.« Die Alte richtete sich auf wie ein Gespenst, sah Tilden an und sagte dann, »O Gott, was soll nu aus mir werden?« »Gar nichts, Mutter. Du bleibst, was du bist. Und ein Esser ist weniger. Und wenn du was brauchst, dann schicke ich es dir.« »Ja, kann er denn? Hat er denn was?« »Noch nicht, Mutter. Aber wenn ich ihn bloß erst habe, das heißt richtig verlobt vor Gott und Menschen, da wird es schon werden. Er sieht ja doch aus wie auf der Kanzel. Und so einer kommt immer an. Ich werde ihn schon anbringen.« »Und wirklich verlobt und nicht bloß so gesagt. Und nachher sitzt du da, wie so ganz, ganz arme und unglückliche Mädchen da sitzen. Ich weiß nicht, was das immer soll, Mutter. Vater hat gesagt, Tilde, halte dich proper. Und, hab ich nicht? Und nun kommst du immer mit solchen Geschichten so hinten rum, dass man nicht recht sagen kann, was du meinst. Aber ich weiß es schon. Und ich sage dir, ich bin nicht so dumm. Er wollte mir einen Kuss geben und war so stürmisch, weil er noch krank ist. Aber ich habe ihn in seine Schranken zurückgewiesen.« »Das ist recht, Tildchen. Und wann denkst du denn, dass es ins Blatt kommt? Oder soll's ganz still und verborgen sein? Es ist doch immer besser, andere wissen's auch. Dann geniert er sich mehr, wenn er sich vielleicht anders besinnt.« »Ach, anders besinnt. Er darf sich nicht anders besinnen. Und er wird auch nicht. Und er will auch nicht. Er wird nun morgen früh bei dir anfragen, und da musst du was Gutes sagen, und nicht so klein und ängstlich. Und er muss sehen, dass wir nicht auf ihn gewartet haben.« »Ja, da hast du recht. Aber was soll ich sagen? Du musst mir was zurechtmachen, was passt.« »Das geht nicht, Mutter. Dann verschnappst du dich und sagst es an der unrechten Stelle.« »Ja, das ist möglich. Na, dann werde ich bloß sagen, Gott sei mit euch.« »Das ist gut. Aber du darfst ihn nicht gleich du nennen. Du kommt erst, wenn es drin gestanden hat und wir richtige Verlobung gefeiert haben. Ich denke so Heiligabend, unterm Christbaum, das habe ich mir immer gewünscht. Das hat dann so seinen Schick und auch so ein bisschen wie kirchliche Handlung und ist schon so ein Vorgeschmack, das heißt, ich meine, von der Trauung. Denn bei dir muss man sich immer vorsichtig ausdrücken. Du denkst gleich... NDR Kultur